herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Fios Wochensicht. Diesmal die Woche 29/2014. Das Umdenken im Internet. Tja, hat nicht erst seit dieser Woche angefangen, aber dadurch, dass immer mehr nach außen dringt, wie zum Beispiel der amerikanische Geheimdienst und auch andere Geheimdienste in Großbritannien beispielsweise, mit den Nutzern im Internet umgehen und die Privatsphäre auch komplett missachten, auch gültige Gesetze, auch Empfehlungen der UN komplett außer Acht lassen, hat man jetzt eben durchaus das Gefühl, dass hier und heute sozusagen die Grundlagen gelegt werden für ein komplettes Umdenken im Internet und das Ende der amerikanischen Dominanz im World Wide Web. Wie ist denn das zu verstehen und wie kommt man darauf? Nun, es ist ganz einfach. Die Webdominanz im Web wird noch eine geraume Zeit bei den USA liegen. Und ich denke mal, das weiß man, ja, auch wenn es vielleicht manche Leute verwunderlich ist, weil es ja Internet heißt, ja. Im Moment könnte es durchaus noch US-Netz heißen oder US-Net oder sowas, ja. Durchaus, denn tatsächlich ist es momentan so. Ja. Selbst die Kommunikation zwischen deutschen Servern läuft manchmal über Server in den USA. Das natürlich vollkommen unlogisch ist, auch die Netze, Glasfaserkabel etc. zum Beispiel sehr stark, unnötig stark belasten. Und sind jetzt zum Beispiel auch große Unternehmen wie beispielsweise die Telekom dabei, ja, schon zu planen, um die Netze quasi, na, ich möchte nicht sagen abkoppeln, aber zu optimieren, in dem Sinne, dass zum Beispiel der Serververkehr in Deutschland auch in Deutschland bleibt und nicht geroutet wird über den Rest der Welt. Ja, eben dann zu einem Großteil in die USA geroutet wird. Das ist eigentlich auch ganz logisch, das sollten die Server sowieso schon können. Keine Ahnung, warum das nicht so gemacht wird. Man hat natürlich klar bei dem Internet erstmal einen anderen Gedanken verfolgt, nämlich, dass es möglichst unanfällig für Störungen wird. Und das heißt, dass eben die Pakete überall hin, über jeden Server geroutet werden können, damit sie dann letztendlich wieder auf den Zielrechner ankommen und dort zusammen gesetzt werden quasi die Pakete und damit dann eben diese Übertragung vervollständigt wird. Das hat eben auch den großen Nachteil, dass dann eben die Datenübertragung bzw. die einzelnen Pakete nicht nur abhörbar sind, leicht abhörbar, sondern auch die Jurisdiktion des einzelnen Gebietes, also der Rechtsraum, ja, des einzelnen Gebietes verlassen wird. Und die Daten in ein Rechtsgefüge kommen, das unter Umständen vollkommen anders ist als das unsere. Deswegen kann man zum Beispiel sagen, dass das Abhören von Informationen in Deutschland illegal ist. Wenn die Informationen aber über die USA geroutet werden, ist das nicht ganz so klar. Von der Gesetzeslage her sagen die meisten Experten, das darf dann die USA auch abhören. Ob das natürlich gegen internationales Recht verstößt, und das hat die Amerikaner ja noch nie irgendwie gestört, ja, das spielt dort auch keine Rolle, wenn es nach US-Recht eben so okay ist. Und das scheint es so zu sein. Ja. Und das Problem ist eben, dass die Leute hier jetzt in Europa und vor allem eben in Deutschland aufmerksam werden darauf, ja, und langsam, aber sicher anfangen, darauf zu reagieren. Ja. Viele Leute, ich eingeschlossen, haben seit dem Bekanntwerden dieser Snowden-Geschichten ihr Internetverhalten sehr stark umgestellt. Bei mir war das sogar sehr, sehr, sehr stark verändert worden. Nicht, dass man nicht gewusst hat, dass es so eine Art so eine Spionage, so ein Abhören geben wird. Das war eigentlich ganz klar. Nur in welchem Umfang, in welchem Maße, das war überhaupt nicht klar. Von daher kann ich auch nicht verstehen, dass Leute sagen, ja, das ist doch scheinheilig, man wusste es vorher schon. Ja, man hat es vorher vermutet. Jetzt weiß man es und dass die Dimensionen viel, viel größer sind, als damals von normalen Menschen angenommen wurden. Ich sag mal so, die Angstneurosen vieler Paranoiker, ja, wurde übertroffen von der Realität. Und das soll schon was heißen. Und deswegen macht sich das jetzt auch breit, diese Skepsis. Ja. Wer vorher schon der im Cloud Computing skeptisch gegenüberstand, für den ist das jetzt heute unvorstellbar. Ich selbst habe sehr stark die Cloud benutzt. Ich habe alle Daten in der Cloud gehabt, auch bei Google. Und ich muss sagen, ich vertraue Google eigentlich von den amerikanischen Firmen immer noch am meisten. Ja. Das Problem ist aber, und das hatte ich schon öfters mal gesagt, das Problem ist aber, dass es eine US-Firma ist und deswegen fällt diese Firma auch unter die US-Gesetze in den USA und dann gibt es keine Chance mehr, dass sich Google dagegen wehren kann. Google darf sogar nichts sagen. Und man ist mit der Gag-Order auch dazu verpflichtet zu lügen. Ja, das bedeutet schlicht und einfach, Google gibt die Daten raus. Ja, weil sie das laut Gesetz in den USA müssen. Jede Firma, die dann nicht mit kooperiert oder die es sagt, ja, läuft Gefahr, wegen Landesverrat angeklagt zu werden. Und zwar die entsprechenden Köpfe der Firma. Das gibt's nicht sowas. Dass dann jemand eine Firma ausschert und so sagt, ja, so und so. Ja. Man hat mal ein paar Google-Mitarbeiter gehört, ja, die dann mal in einem Wutanfall mal sowas gesagt haben. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile noch bei Google überhaupt sind. Ja. Aber da wurde es dann schon klar irgendwo. Ja. Und das zählt für alle US-Firmen, Facebook, Google, Dropbox, komme ich gleich noch dazu, und. Mir tun die Firmen eigentlich fast leid, ja, weil sie sich nicht dagegen wehren können. Das aber wiederum ist eine große Chance für den europäischen Markt, in diese amerikanische Webdominanz einzudringen. Ja. Ganz einfach deswegen, weil bisher die europäischen Webfirmen natürlich einen schlechten Stand hatten. Die US-Firmen haben ja, sagen wir mal, schon eben am Anfang der Internet-Revolution, wenn ich das mal so nennen darf, ja, vor knapp 20 Jahren ging es ja richtig rund, ja, schon langsam aber sicher die Zeichen der Zeit erkannt, ja, und haben da eben viele Dienste gemacht, wie zum Beispiel eben Google, ja, Facebook, ja, die haben eben schon die Dienste veröffentlicht, wo in Deutschland die Leute noch gesagt haben, ach, so ein Quatsch, wer macht denn sowas? In Facebook seine Daten veröffentlichen, ja, hier, was man macht, das wird doch kein normaler Mensch machen. Ne? Ja, wird kein normaler Mensch machen. Außer die Milliarden, ja, über eine Milliarde Nutzer hat jetzt Facebook. Die machen's. Ja. Und das hat man halt in Deutschland immer wieder gesagt. Ach, wer macht denn das schon? Das wird nie jemand machen, nie jemand machen. Weil man eben hier ein bisschen skeptischer ist, zu Recht, wie man jetzt weiß. Ja. Aber natürlich der Trend, der in den USA, in Asien vorgelebt wird, der kommt auch zu uns. Das ist ganz klar. Der ist auch immer mit ein paar Jahren Verspätung dann da. Facebook hat auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis es bei uns so voll eingeschlagen hat. Ich weiß noch, zu anderen Zeiten, ja, hatte ich die Leute gedrängt, ach, melde dich doch bei Facebook an, melde dich doch bei Facebook an. Ja, jetzt hat jeder Facebook. Ich bin jetzt nicht mehr bei Facebook, habe meinen Account gelöscht. Und alle anderen sind bei Facebook. Und ja, das wird eben dann deutlich, wie sich hier die Zeichen verändern. Vielleicht, ja, hier sage ich mal, ohne mich hier selbst zu loben, ach, natürlich lobe ich mich selbst, warum nicht? Weil es ist ganz einfach so. Ich habe das vor Jahren gesagt, hier Facebook kommt. Leute haben gelacht. Dann habe ich, dann Facebook melde ich mich jetzt wieder ab. Und auch das wird wahrscheinlich bald kommen. Ja, eine Austrittswelle bei Facebook, nicht so, wie es immer heißt, so, oh ja, Skandal, Facebook hat das und das gekauft und jetzt, ja, so geht das nicht. Es geht langsam, aber stetig, langsam, aber stetig, wenn das Vertrauen weg ist. Und das Vertrauen ist weg. Ja. Ich möchte jetzt nicht so arg auf Facebook oder Google herumreiten, weil das spielt da keine Rolle. Fakt ist allerdings, dass es jetzt Möglichkeiten gibt für europäische, für deutsche Firmen hier etwas zu tun, wenn sie da bewusst, und das tun auch manche, hier Seitenhiebe verteilen auf die unsicheren amerikanischen Dienste, was tatsächlich dann auch so zu sagen ist. Beispielsweise Mailanbieter Mailbox.org, ja, die jetzt hier ein sicheres Postfach bieten, inklusive GBG-Verschlüsselung, ja, und teilweise sogar automatisch, das kann man festlegen. Also ich muss schon sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön, was es in dem Bereich Mail zum Beispiel jetzt gibt. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Indikator dafür. Das wird sich dann auch noch auf andere Dienste auswirken. Ja. Die Menschen in Europa und vor allem eben in Deutschland haben die Schnauze voll vor der US-Überwachung und deswegen ist das natürlich eine große Chance für die Firmen hier bei uns alternative Dienste anzubieten. Natürlich gab es, wenn es keinen Grund existiert, warum sollte man dann zum Beispiel auf ein, ich sage jetzt mal ganz verrückte Sache, europäisches Google. Ja? Was soll man damit? Das braucht man doch nicht. Man hat doch Google. Ja? The best of the best. Ja? Warum braucht man das dann noch? Genau, weil eben zum Beispiel die Privatsphäre einen größeren Stellenwert hat. Ja. Und dann würde sich zum Beispiel sowas wie ein Euro-Google lohnen, ne? Zu machen. Ja. Aber das sind wieder größere Sachen. Ich möchte gerne bei den kleineren auch mal bleiben. Ja. Was wir zum Beispiel brauchen, ist Dienste, die Google Docs oder Microsoft Office, ja, eine Alternative anbieten. Das wäre doch zum Beispiel für viele Firmen jetzt besonders interessant. Ja. Ich meine, ich weiß zwar nicht, ob die Cloud in Deutschland überhaupt noch eine Chance hat, das muss ich schon sagen. Ja. Aber man könnte es zumindest mal probieren mit diesen Online-Dokumentenbearbeitungssystemen da eine starke Verschlüsselung anbieten, die auch quasi die Firma selbst nicht mehr entschlüsseln kann, wo also zum Beispiel durch ein Browser-Plugin im Browser die Daten verschlüsselt werden, übertragen werden, inklusive Name des Dokuments, ja, und nur quasi dann von dem Computer, von dem Browser wieder entschlüsselt werden können, ohne dass die Firma, das könnte man zum Beispiel mit einem GBG-Plugin machen, ja, ohne dass die Firma dann überhaupt eine Möglichkeit hat, die Daten eben zu entschlüsseln. Das ist besonders wichtig, denn eine Firma kann gezwungen werden, auch bei uns, die Daten herauszugeben. Und wenn die dann nicht verschlüsselt sind oder wenn die entschlüsselt werden können, dann muss die Firma die entschlüsseln, wenn es eine Anweisung gibt. Wenn die aber verschlüsselt sind, kann die Firma die Daten eben nicht entschlüsseln und somit kriegen die dann nur die kodierte Version vorgelegt und wenn das dann vernünftiger zum Beispiel GBG-Key ist mit 4096 Bit, dann war es das ne erstmal für die nächsten, was weiß ich, Jahre, ja, vielleicht 10 Jahre, vielleicht 20 Jahre, mal sehen. Aber man hat auf jeden Fall jede Menge Zeit, wo man weiß, die Dokumente sind sicher. Vielleicht auch 50 Jahre, ich weiß es nicht genau. Es kommt darauf an, wie sich die Computerindustrie entwickelt. 50 Jahre wäre sehr optimistisch, aber trotzdem. Ja. Ja, also wo es auch noch weitere Alternativen wo, oder wo weitere Alternativen wären, zum Beispiel Online-Fotoalben, ja. Es gibt zwar verschiedene kleinere Anbieter, das ist aber alles nicht so ganz so, dass in dem Stil wie zum Beispiel Flickr oder Google Plus Fotos. Da wäre zum Beispiel auch noch was, wo man auch Privatfotos sicher verwahren kann und dann beispielsweise Links teilen kann. Öffentliche Fotoalben dürften ja normalerweise kein Problem sein, aber auch hier wäre ein deutscher Anbieter zum Beispiel, der Fotos verwaltet, schon sehr, sehr wünschenswert mit einer vernünftigen Oberfläche. Also da gibt es jede Menge Sachen. Ein Google Docs, Microsoft Office Online, das wäre natürlich eine große Möglichkeit für viele Firmen auch, die jetzt natürlich das Vertrauen auch verloren haben. Wenn das schon für Privatleute strittig ist, dann ist es für Firmen einfach nicht mehr tragbar. Also wer heutzutage eine Firma betreibt und Daten in eine amerikanische Cloud ablegt oder einen amerikanischen Dienst nutzt, um seine Daten zu bearbeiten, der ist von allen guten Geistern verlassen. Und ich finde, man müsste hier auch die rechtliche Möglichkeit kriegen, dass man solche Firmen dann auch dafür haftbar macht, wenn Daten dort außerhalb von der eigenen Rechtsprechung abgelegt werden. Das ist auch ein Punkt, wo vielleicht in Zukunft auch noch relevant wird, weil ich glaube, es wird auch irgendwann dahin gehen. Ja. Auch auf anderen Bereichen dürfte die deutschen und die europäischen Firmen besonders viel Spielraum haben, für was vernünftig aufzubauen, denn im Bereich der sicheren, starken Verschlüsselung könnten hier die europäischen Firmen sogar Vorreiter werden. In einer sicheren Rechtsprechung, europäisch meine ich übrigens nur die kerneuropäischen Länder, nicht Länder wie zum Beispiel wie zum Beispiel Großbritannien, die ja mit dem GCAQ ihre eigene Freiheit ad absurdum führen, komme ich auch nochmal gleich dazu. Ja, also Sicherheitsfirmen, die eben Verschlüsselung anbieten, aber bitte auch für Privatleute, das ist nämlich das Problem, ja. GBG, PGP kann jeder nutzen, ja, es gibt unwahrscheinlich gute Mail-Clients, ja, wenn die einmal installiert sind, fluppt das alles super gut, und ich mache das zum Beispiel auch, und es funktioniert einwandfrei, schnell und ohne Probleme, ja. Da ist aber trotzdem noch viel Potenzial, ja, weil eben viele Leute schon oder denken, es wäre so schwer. Dann könnte man diesen Leuten zum Beispiel sehr, sehr einfach helfen, indem Assistenten, die automatisch beispielsweise dann, falls noch nicht vorhanden, GBG-Key erstellen und dann eben in einem zentralen Dienst speichern, nicht den Secret Key, natürlich nur den Public Key, so wie es jetzt auch tatsächlich der Fall ist. Key Server, nur wissen es die wenigsten, ja, dass es einen Key Server gibt, wo die Keys ja schon so ein Inhaltsverzeichnis sozusagen, wo man auch einen Key zu einer E-Mail-Adresse praktisch finden kann. Ja. Und so könnte man das dann machen, dass es alles ein bisschen einfacher wird, ein bisschen direkter, ein bisschen offensichtlicher für die Leute, die sich eben nicht auskennen, so dass man im Prinzip ein Mail-Account eröffnet und ohne dass man grundsätzlich noch zusätzliche Schritte unternehmen muss, hat man hier eine volle Verschlüsselung, die auch sicher ist. Daran könnten sich hier die europäischen Firmen durchaus eine goldene Nase verdienen und könnten durchaus das Vertrauen der Kunden, das jetzt momentan im Internet komplett verloren ist, zurückgewinnen und dann eben damit auch Fuß fassen. Ja, definitiv. Ja, also, warum das eigentlich mir diese Woche besonders stark wieder in den Vordergrund gerückt ist, sind natürlich wieder die neuen, sage ich mal, Erkenntnisse, wenn man so will, ja, die eben diese Woche herausgekommen sind. Ja. Da hatte ich mir dann schon gedacht, das könnte auch eine Chance sein für unsere Firmen, ja, um eben die Vormachtstellung der US-Firmen ein für alle Mal zu brechen im Internet. Dropbox beispielsweise, ja, so sagt Edward Snowden, ist unsicher und arbeitet mit den Geheimdiensten zusammen. Und das ist zwar nicht weiter verwunderlich gewesen, aber dass Snowden jetzt auch hier das mal direkt angesprochen hat, warum auch, Und da wird es einem auch mal bewusst, ja, ich meine, wir haben gewusst, dass Condoleezza Rice, ja, ja, jemand, der schon nicht mal noch nicht mal so viel Vertrauen entgegenbringt, dass ich ihr einen Geldbeutel mit 5 € geben wird, ja. Die ist zum Beispiel im Board von Dropbox mit drin und dass eben Dropbox ein sogenannter Wannabe Prison Partner ist, ja, also möchte gern Prison Partner. Und damit kann man ausgehen, dass die Daten ganz einfach komplett an die NSA ohne Probleme weitergegeben wird. Und warum sollte man dann diesen Dienst nutzen? Ja, es gibt zum Beispiel Secure Dropbox Lösungen, wo also schon verschlüsselt wird auf dem Rechner. Dann wird die verschlüsselte Version hochgeladen. Ja, das ist durchaus machbar. Das wird zum Beispiel gerne auch bei Linux-Systemen benutzt, ja. Aber warum sollte man Dropbox benutzen? Dann werden eben die verschlüsselten Dateien abgegeben und ja, ich weiß nicht, ob ich AES zum Beispiel 128 da jetzt noch so weit trauen sollte, ja, dass ich das in die Cloud hochlade. Naja, gut. Ist vielleicht ein bisschen, also AES 128 immer noch sicher, ja, aber dennoch würde ich das jetzt nicht hochladen, weil da erwarte ich schon, dass es in den nächsten 10 Jahren gecrackt wird, ja, von diesen Hochleistungsrechnern der NSA. Aber beispielsweise gibt es ja die Spider-Oak und auch da sagt zum Beispiel hier Snowden, das wäre eine Alternative. Bei Spider-Oak muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir eins nicht. Spider-Oak ist keine amerikanische Firma, aber mir gefällt es nicht, dass sie sich hier diesem amerikanischen Safe Harbor Abkommen verpflichtet haben. Das lässt da natürlich wieder einige Fragen offen. Allerdings ist es bei Spider-Oak auch so, dass die Daten dort auch natürlich verschlüsselt abgelegt werden. Und zwar in einer Form, dass Spider-Oak selbst nicht mehr die Daten zuordnen kann. Ja. Und das ist auch wichtig. Ja. Gut, dennoch, wie gesagt, ich bin bei Spider-Oak noch so ein bisschen skeptisch. Ja. Aber nun ja. Dann haben wir, ja, noch was, ist noch was passiert, und zwar in Großbritannien. Ja, ich weiß noch, was die geraucht haben. Innerhalb von kurzer Zeit wurde jetzt, man muss schon sagen, ein Gesetz durchgedrückt, ja, ganz, ganz schnell, massiv. Ich weiß gar nicht, was in die gefahren ist. Demokratie scheint es dort nicht mehr zu geben, offenbar. Und zwar nennt sich das TRIP, ja, und das ist Notstandsgesetz. Ja, und zwar der Europäische Gerichtshof hat ja die Vorratsdatenspeicherung als illegal erklärt, dass es gegen die freiheitlichen Menschenrechte hier verstößt in der EU. Das interessiert offenbar Großbritannien überhaupt nichts. Deswegen dies ist Großbritannien auch bei mir kein freiheitlicher Staat mehr. Und im Gegenteil, es wird sogar noch die Überwachung noch ausgebaut. Ja, statt dass die Vorratsdatenspeicherung eingestellt wird, das wurde eben jetzt im Eilverfahren beschlossen mit einem Notstandsgesetz. Frage ich mich, was ist denn das für ein Notstand? Ja, muss da Tony Blair ganz Tony Blair, dann gibt's, ja, ne? Muss da der irgendwie auf die Toilette oder so, der Cameron, ich weiß nicht, ist das ein Notstand oder kotzen die Abgeordneten jetzt gerade im Unterhaus rum, ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall nur 33 Abgeordnete haben dagegen gestimmt, ja, haben zwar scharfe Kritik geübt, aber letztlich wurde eben von den liberalen Demokraten, ja, der Name ist ein Hohn, und von der Labour-Partei, die mit 449 Stimmen, ja, innerhalb von kurzer Zeit angenommen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Der Guardian zitiert beispielsweise auch einen Labour-Politiker, Tom Watson, das wortwörtlich, das ist demokratisches Banditentum, das an einen Schurkenstaat erinnert. Ja. Mitglied der Labour-Partei. Hätte er mal so seinen Kollegen etwas früher davon überzeugen, dass es nicht der richtige Weg ist. Aber es war ja gar keine Zeit mehr dazu, jemanden zu überzeugen. Es gab ja gar keine richtige Diskussion, überhaupt nichts. Ne? Es ging ruckzuck, ging das. Ja. Damit wird das Urteil vom Europäischen Gerichtshof komplett ignoriert und man muss, ich finde, die EU muss über harte Strafen gegen Großbritannien nachdenken und wenn alles nützt nichts, vielleicht auch mit dem Ausschluss drohen. Ich hoffe nur, dass es auch wirklich so passiert, wie alle vermuten, dass 2015 Großbritannien sowieso aus der EU austritt. Das Beste, was der EU passieren kann. Dann können wir die Grenzen wieder ein bisschen straffer machen, zum Beispiel eben mit der Zusammenarbeit, nachrichtendienstliche Zusammenarbeit. Ich muss ja schon sagen, Großbritannien wirkt für mich in der EU wie ein trojanisches Pferd. Ja. Und naja, da muss man was dagegen machen, denke ich. Ja, die UN hingegen, die sieht, was die Zeichen der Zeit hier vorgeben und fordert die Firmen auf, ja, sich gegen die zunehmende E-Mail-Überwachung zu wehren. Ein Aufruf zum Widerstand von der UN-Hochkommissarin, ja, die darauf hinwies, dass eben die Firmen, die den Regierungen Daten zur Verfügung stellten, ja, auch selbst, ja, zu Mittäter werden könnten, ja, bei Menschenrechtsverletzungen und dafür dann auch eigentlich haftbar gemacht werden müssten. Also Vorsicht, ja. Wer Daten rausgibt an Firmen, an die Regierung, die müssen dann auch mit die Verantwortung tragen, wenn mit diesen Daten zum Beispiel dann Menschen getötet werden. Ja. Das sollten sich auch die Netzbetreiber hinter die Ohren schreiben, mit Hilfe deren Metadaten durchaus auch sowas passieren kann. Und deswegen sollten solche Daten einfach nur noch rausgegeben werden, wenn ein schriftliches Urteil vorliegt, also die maximalen Sicherheitsvorkehren ausnutzen. Das heißt nicht kein Entgegenkommen, null Entgegenkommen, ja, sondern nur noch, was absolut sein muss. Ja. Und auch hier, so mit der Vorratsdatenspeicherung, da muss man dann auch ganz klar sagen, da müssen die Firmen auch tatsächlich die Daten sofort löschen, beziehungsweise sofort anonymisieren für die Rechnungsdaten, und dann auch sofort löschen, wenn die Rechnung versandt ist, damit eben hier nicht nur, ja, die Regierung darf keine Vorratsdatenspeicherung vorschreiben, ja, und die Firmen machen es trotzdem, so geht das nicht. Und die Firmen müssen eben da, dürfen eben nicht der Regierung entgegenkommen. Und zwar in keinem Land. Das geht auch bei uns. Ja. Denn auch bei uns gibt es Überwachungsvorschriften, die eigentlich meiner Meinung nach unglaublich sind und die allesamt vor ein Gericht gehören, wo überprüft wird, ob diese überhaupt mit dem Grundgesetz, überhaupt mit der Verfassung vereinbar sind. So sieht's aus. Auf jeden Fall ein guter Schritt von der EU hier offiziell aufzurufen zum Widerstand gegen die E-Mail-Überwachung. Ja, und die Firmen sollten da auch die Möglichkeiten auslösen. Es gibt Möglichkeiten, wie sich die Firma auch von der Überwachungspflicht, zum Beispiel in Deutschland, drücken kann. Nämlich, wenn man etwas so anbietet mit einem beispielsweise Browser-Plugin für Webmail oder eine Anleitung, ein Vorgehen für externe E-Mail-Clients, die dann eben die Daten beim Benutzer automatisch mit einem GBG-Key verschlüsseln und dann so verschlüsselt ablegen, ja, und dann eben, ja, sagen wir mal, sichern. Ja, es ist zwar eine ganz einfache, wenn man jemand schickt etwas, wo kein GBG-Key natürlich vorhanden ist, klar, dann muss die natürlich auch irgendwann mal entschlüsselt werden, bevor die beim demjenigen ankommt. Aber auf dem Server selbst, da können die Daten durchaus verschlüsselt abgelegt werden. Mailbox.org bietet sowas zum Beispiel an. Man kann seinen Public Key hochladen und alles, was dann auf dem Server von einem liegt, wird automatisch mit dem Public Key verschlüsselt. Ja? Also das, was man sendet, wird automatisch per Public Key verschlüsselt und dort so abgelegt. Ja, das heißt, keiner kann die Daten entschlüsseln. Ja, und das ist schon mal eine gute Sache, wie ich finde. Ja. Die die weiteren Dinger, ja, die gemacht werden können. Klar, da gibt es jede Menge Sachen, was gemacht werden kann. Man kann auch die Serverkommunikation untereinander abschotten, schauen, dass zum Beispiel die Datenpakete nur innerhalb von Deutschland geroutet werden, ja, oder von dem jeweiligen Land. Ja, wir brauchen auch kein europäisches Routing, vor allem nicht, solange Großbritannien noch in der EU ist, sondern man kann durchaus ein nationales Routing realisieren. Ja. Gerade bei E-Mails ist das kein großes Problem, weil die Datenmengen da überschaubar sind. Und ich denke, das wäre alles okay. Google hat eine Sache, naja, zumindest mal nicht unbedingt, um gegen die Regierungsüberwachung effektiv zu sein. Das wird da nichts bringen, im Gegenteil vielleicht sogar. Aber immerhin für die Privatsphäre gegenüber, ja, sagen wir mal, Stalkern oder ähnlichen Leuten, ja. Und zwar der Realnamenzwang auf Google Plus ist gefallen. Und das ist jetzt wirklich ein großer Sieg für die Privatsphäre, meiner Meinung nach. Ich weiß, es gibt eine gespaltete Community, die eine sagen, ja, anonymes Schreiben geht gar nicht, ja, und die anderen sagen, ja, und Schreiben mit Realnamen geht gar nicht. Und warum ist das so? Ganz klar, die eine Gruppe hat natürlich Angst davor, dass viele Trolle, ja, oder Spammer jetzt hier Accounts anlegen und dann im Netzwerk hier massiv stören. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, habt ihr eigentlich gewusst, dass es ein Recht auf Anonymität gibt bei den elektronischen, beim elektronischen Datenverkehr in Deutschland? Da hat man ein Recht darauf und bisher wurde einem dieses Recht versagt. Und ich denke, das ist hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Google auch hier in Europa jetzt stark unter Beschuss ist, was Privatsphäre anbetrifft, weil ich kann euch sagen, der nächste Schritt wäre gewesen, dass Google Ärger kriegt wegen Google Plus, wegen dem Realnamenzwang. Ja? Deswegen hat jetzt Google gesagt, okay, wir lassen das mit dem Realnamen komplett fallen und jeder kann jetzt anonym ein anonymes Pseudonym benutzen, ja, und damit ist gut. Dass das aber auch sehr, sehr positiv sein kann, klar. Ich meine, was will man denn? Will man denn eine geschönte Meinung haben? Oder vielleicht gar keine Meinung haben, nur weil jemand sein Name dazu verwenden muss? Ja? Man geht zwar immer vom Schlimmsten aus, ja, Trolle und Spammer und so weiter, aber naja, ist es denn nicht besser, wenn jemand Tacheles redet? Ja, und das dann auch kann, weil er anonym ist, oder dass jemand dann seine Meinung lieber zurückhält oder gar nichts sagt oder vielleicht sogar seine Meinung verfälscht, nur weil er eben seinen Realnamen hier sagen muss und ja, der zum Beispiel die Betriebsfeier letztens total beschissen fand, ja, und schreibt dann, ach, war eine ganz tolle Feier, damit er seinem Chef in den Hintern kriechen kann. Das ist doch Mist, das ist doch nix. Das ist doch blöd. Ja? Also ich möchte lieber eine unzivilisierte, ehrliche Meinung, ja, als eine gut gewählte falsche Meinung oder geschönte Meinung. Das finde ich überhaupt nicht toll. Ja? Aber es gibt auch noch andere Gründe, beispielsweise Leute, die eben auch eine Marke haben im Internet mit ihren Namen. Ja, ein berühmtes Beispiel ist, was schon oft genannt wurde in den bei Leo Laporte in den Podcasts, in den Bekannten. Ja, zum Beispiel die Dr. Kiki, ja, Dr. Kiki Sanford. Ja, das ist eine Marke quasi, nicht ihr richtiger Name, Dr. Kiki. Ja, aber da kennt man die. Niemand kennt den originalen Namen wirklich, ja. Man, da ist es kein Geheimnis, aber niemand kennt die. Und wenn die dort ihren Account hat mit ihrem normalen Namen, dann ist der überhaupt nichts wert. Null, null. Ja? Wenn aber dort Dr. Kiki steht, dann weiß jeder sofort, ach, das ist die Dr. Kiki von dort und dort. Ja? Zumindest kann man dann. Hat man dann schon manchmal einen Bezug dazu, ob das jetzt die wahre Dr. Kiki ist, weiß man ja nicht. Aber das wusste man vorher auch nicht, ja. Ob hier ein Mario Götze jetzt der Mario Götze ist, ja, oder irgendwie ein anderer Mario Götze. Ja, es gibt bestimmt einige, ein Dutzend Mario Götze. Ja, die können sich jetzt alle freuen, ja. Sind berühmt alle, ne? Die kriegen bestimmt jede Menge Follower jetzt. Naja, auf jeden Fall. Ich find's super, dass es so ist. Ja, ich habe ja auch schon immer und immer wieder moniert, dass es eine Impressumspflicht gibt oder ja, sagen wir mal, dass es unklar ist, ob es eine Impressumspflicht für Privatpersonen gibt in Deutschland. Meiner Meinung nach ist es ganz, ganz schlimm und deswegen ist es auch immer wieder ein Knackpunkt, weil es ja das Recht auf Anonymität gibt, gleichzeitig aber die Impressumspflicht ein Widerspruch in sich eigentlich. Und habe mich immer geärgert, dass zum Beispiel die Blogger-Szene da nicht dagegen vorgeht, massiver dagegen vorgeht. Ja. Und auch das hat jetzt damit zu tun. Jetzt kann man, sage ich mal, etwas ehrlicher seine Meinung äußern. Ja. Vorsicht, Beleidigungen, Straftaten und so weiter, die sind auch nach wie vor verfolgbar, weil die machen sich nicht am Namen fest. Ja, definitiv nicht. Also wer gedacht hat, dass viele Trolle und Spammer jetzt auftauchen würden, nö, die waren vorher auch schon da, die hatten bloß einen Namen wie zum Beispiel Hans Müller, ja, oder John Doe oder was weiß ich, irgendwas, ja. Namen, die halt so klungen haben, als ob sie normal wären. Ja? Und haben damit eben hier ihre Sachen veröffentlicht. Ja? Eine E-Mail-Adresse, Google-Mail-Adresse sind in ein paar Minuten angelegt und fertig. Ja? Also kein Problem. Nur jetzt haben eben auch Leute, die eben Angst haben, zu viel von ihrer Privatsphäre preiszugeben, die Möglichkeit, das anonym zu tun, so dass man zum Beispiel eben seine nächtlichen Eskapaden vielleicht dann eher unter einem anderen Namen veröffentlichen kann und nicht unbedingt der Name, der in der Firma bekannt ist. So ist es. Also wie gesagt, lieber eine ehrliche Meinung, die vielleicht ein bisschen rüde ist, aber dann doch lieber ehrlichen. Anstatt jetzt hier, ja, die schönen Lügen zu hören. Auf die kann ich nämlich getrost verzichten. Ja. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber gut, weiter. München. Haha, München. Ich liebe München. Warum liebe ich München? Weil die weiterhin bei New Plus Linux bleiben. Jawohl, so sieht's aus. Das Linux-Projekt, das Vorzeigeprojekt der Landeshauptstadt von Bayern hat tatsächlich hier weiter Bestand. Es gab ein paar Querschüsse, die das Projekt in Frage gestellt haben, aber damit ist jetzt erstmal vom Tisch. Man hat auch ganz klar gesagt, natürlich läuft bei Linux nicht alles 100%. Noch nie, auch bei Windows, ist noch nie ist etwas 100% immer gelaufen, ja, sondern es gibt immer und immer wieder ein paar kleine Baustellen, die auftauchen und die müssen dann eben, muss dann eben dran gearbeitet werden und dann ist es richtig so, ja. Sehr schön. Es gab auch eine breite Unterstützung. Also Free Software Foundation hat das natürlich sehr, sehr begrüßt. Und auch ich finde toll, dass München hier weiter Linux dann, dieses Linux oder Linux-System, wie es bei denen heißt, was auch ganz cooler Name übrigens ist, ja, Linux, ne? München, ne? So geil. Also ich finde es toll und ich denke, dass hier einige Städte doch folgen sollten. Die Ersparnis ist durchaus langfristig gegeben. Ja. Natürlich, kostenlos ist es nicht. Ja. Wenn das vielleicht manche gedacht haben. Ja. Auch wenn das System kostenlos ist. Aber natürlich braucht das System auch Wartung. Ja. Und so weiter und so weiter. Am Anfang sind die Kosten natürlich hoch, wenn die Umstellung kommen, klar. Aber langfristig gesehen kann man damit sehr, sehr viel Geld einsparen. Vor allem macht man sich nicht abhängig von genau, amerikanischen Firmen. Ja, also ich würde Microsoft also verbieten, ja, für den Regierungseinsatz, weil es ist ja im Prinzip erwiesen, dass auch hier das System unterwandert ist von der NSA, von der CIA, das Windows-System und damit nicht mehr einzusetzen für die eigene Regierung. Also das ist fahrlässig. Ja, da muss man anders handeln. Und München scheint es kapiert zu haben. Ja, Dann gab es noch eine Zuschrift von dem Ralf, der hat auf die Wochensicht 28 geantwortet, Love Your Linux. Und da hat er, ich tue es ein bisschen abkürzen, hat er geschrieben, oh, das klingt ja, als ob du dich ein bisschen in Manjaro verliebt hast. Ging mir aber auch so. Ich hatte allerdings nicht die Grafikprobleme, die du beschreibst. Bei meinem ThinkPad geht alles an Hardware, was ich brauche. Fingerprint Reader und anderer Quatsch natürlich nicht getestet. Dann mit dem Extraladen der Module, mit ModProbe nach der Installation der Software hast du natürlich recht. Das sind leider Arch Linux Altlasten. Bei Arch muss man eben alles selbst machen. Arch ist eher ein großer Distributionsbaukasten. Zusammenbasteln muss man es von Grund auf selbst, was den großen Vorteil hat, dass man sehr viel über ein Linux-System lernt und wie es aufgebaut ist. Aber es frisst auch extrem viel Zeit. Trotzdem ist Arch Linux ein extrem geiles OS. Genau. Gut, das mit dem weiteren Grafikproblem kürze ich mal ab. Vielen Dank für den Tipp. Ja, ich werde das auch jetzt noch morgen gleich mal ausprobieren, ja, ob das funktioniert. Vorher bin ich leider nicht dazu gekommen. Und ja, also ich meine, Arch Linux, klar, aber Manjaro ist ja jetzt nicht unbedingt Arch Linux, basiert nur auf Arch Linux, ne? Soll ja deutlich einfacher sein, was es auch ist. Ja, und das begrüße ich auch sehr, weil ich habe einfach auch nicht die Zeit dazu. Ich habe das früher, habe ich das mal gemacht, mit den ersten Distributionen Slackware und Yggdrasil, als sie noch rauskamen, da gab es noch immer eine grafische Benutzeroberfläche. Ich meine, überhaupt keine grafische Benutzeroberfläche, als ich die zum ersten Mal benutzt habe. dann irgendwann die Erleichterung, als dann dieses wie heißt das nochmal, XVVM oder sowas? Nee. Nee, halt, nicht, FVVM, genau, FVVM. Ich verwechsel es immer mit XVVM. FVVM kam dann raus und dann war das so fantastisch, ja. Und damals hatte ich aber auch, sagen wir mal, da war das Arbeiten am Computer auch nur dafür, um eben die neuesten Sachen rauszufinden. Aber heutzutage, ja, da muss was fluppen, ne? Muss ja einen Podcast machen. Da muss alles laufen, ne? Ganz klar. Ich bastel zwar immer noch ein bisschen gerne rum manchmal, ja, so wie zum Beispiel hier, ich habe ja letztes dieses mit diesem Jurassic Park Live-System, natürlich nur gefaked, aber also eine Webseite, jurassicparksystems.com, was ich letztens gesagt habe. Ja, und das habe ich mir jetzt auch tatsächlich nachgebaut. Also wenn ich jetzt hier mein JaQuake öffne, dann habe ich hier den Schriftsatz, ja, die Einschaltmeldung, alles Mögliche, ja, die Farben, Cursor, alles genau gleich. Ja. ich werde dann noch die Woche auch mir die FVVM, wie sagen wir, die Window Decorations von FVVM holen, sodass das KDE wie FVVM aussieht. Haha, ich liebe das. Ja, das muss sein. Also so Spielereien bin ich immer zu haben. Und deswegen, genau deswegen, finde ich auch eben jetzt dieses Manjaro Linux sehr, sehr gut. Da kommt ein richtig schönes Gefühl auf, ja, so ein, ja, ich kenne das wie gesagt von früher, ja. Aber trotzdem ist es noch ein produktiv einsetzbares System, was halt sehr, sehr wichtig ist. Und das gefällt mir schon gut. Da bin ich auch bereit, so ein paar kleine Sachen da zu machen. Ich habe ja in meinem Blog riocentral.info habe ich ja auch schon etliche Tipps jetzt dafür veröffentlicht, was man hier optimieren kann bei Manjaro Linux, New Plus Linux bei der oder nach der Installation. Ja. Und ja, also mir gefällt es wirklich wunderbar. Ja, doch, Leidenschaft ist vorhanden bei Manjaro, ja. Ja, bin mal gespannt, was die Zukunft so bringt, ja. Kann schon kaum auf das neue Plasma Desktop von KDE warten, ja. Ist sehr wild drauf. Ja, der große Personalabbau bei Microsoft ist noch ein weiteres Thema, weil wir gerade davon gesprochen haben, Linux in München, ja, Linux bei mir, ja, genau. Und nicht nur bei mir. So langsam, aber sicher, sind auch, sag ich mal, die Desktop-Linux-Installationen steigen immer weiter. Ja, ist natürlich noch weit, weit weg vom Mainstream, zum Glück. Ja, muss ich sagen, zum Glück. Ich will das gar nicht im Mainstream haben. Ist es gut so, wenn es nicht so ist. Aber Microsoft merkt halt doch den Gegenwind aus den allen Richtungen. Ja. Linux ist da sicherlich nur beim kleinen Teil vertreten oder beim großen Teil, je nachdem. Android ist ja eigentlich auch ein Linux-Derivat, wenn man so will. Unter Beschuss von Google mit Android, ja, unter Beschuss von Apple mit OS X, vor allem bei Laptops, ja, unter Beschuss von Linux, vielleicht bin auch nur kleine Schüsschen, ja, und großer Beschuss von Sony bei Sony PS4 gegen Xbox, wo sich der Gewinner eigentlich schon deutlich abzeichnet, nämlich die PS4, muss man auch ganz klar sagen. Also der Einstiegskampf ist schon mal verloren für die Xbox One, definitiv. Ja, soll nicht heißen, dass die Xbox One irgendwie jetzt, also das macht der Xbox One nicht. Ja, genauso wenig wie es mit meiner Linux-Installation was macht, wenn es eben nur 3 oder 4% Desktop-Installationen gibt oder ob es jetzt 10% sind. Ja, wenn es 50% sind, dann bin ich überzeugt davon, dass mein New Linux kaputt und tot ist und ich suche mal wieder ein neues System. Ja, vielleicht gehe ich dann zu OpenBSD oder so. Hatte ich auch schon mal drauf. Aber dennoch, so macht es jetzt keinen großen richtet keinen großen Schaden an, ja, wer jetzt die meistverkaufte Konsole ist, aber es ist mit Abstand die PS4. Und das macht für Microsoft einen Unterschied aus, weil die nämlich von den Verkaufszahlen her dann zu beißen haben. Und all das hat sich halt in letzter Zeit zusammengebraut und nicht zuletzt deswegen hat ja dann Steve Ballmer auch den Hut genommen. Und dieser Satya Nadella, das heißt der, was ein Name, der hat jetzt das Ruder ja in die Hand genommen an Balmers Stelle und räumt jetzt, so heißt es, Balmers Müll weg. Ja. Und dieser Balmers Müll, das scheint vor allem, damit scheint vor allem etwa, wie waren es, glaube 12.000 Mitarbeiter von Microsoft zu sein. Tja, so schnell wird man von einem großen, vielversprechenden Unternehmen als Müll deklariert. Ja, so sieht es aus. Auf jeden Fall müssen sich da viele auf Veränderungen einstellen. Viele kriegen ihre werden vor die Tür gesetzt und das zeigt ein dunkles, ein düsteres Bild, ja, für Microsoft. Sind wir ehrlich, Microsoft braucht diesen Kahlschlag, ja, insgesamt. Angeblich werden sogar selbst aus der Nokia-Reihen, aus den Nokia-Reihen werden alleine schon 5.500 gekickt von den 25.000 Ex-Nokia-Mitarbeitern. Es ist jetzt kein Vorgang, wo man jetzt in Panik ausbrechen muss, ja, weil das ist eigentlich normal, wenn eine Firma anfängt, ihren Markt zu verlieren, wird eben und muss eben optimiert werden. Ja. Das hat zum Beispiel HTC ja auch gemacht, sogar mehr als einmal, ja, gestrafft, Leute entlassen, ja. Aber HTC ist immer noch da. Und Microsoft, das ist nicht das Ende von Microsoft. Aber es zeigt, dass bei Microsoft Riesenveränderungen vorgehen, die momentan alles andere als positiv sind. Microsoft verliert Marktanteile auf allen seinen Bereichen. Ja, zum einen vielleicht nur wenige Prozent, ja. Auf den anderen riesige Teile. Ja. Und Microsoft hat sich sicherlich das auch anders vorgestellt mit dem Windows Phone. Ja. Die hatten gedacht, sie kriegen innerhalb von kurzer Zeit ein großes Stück Kuchen vom Markteinteil ab. Aber das war nicht so. Ja. Nach wie vor ist Microsoft, Android und iOS sind die Firmen, die unter sich die Marktanteile ausmachen. Das andere sind momentan nur Statisten. Und da hat man sich offenbar verkalkuliert, ja. Genauso wie man sich verkalkuliert hat bei der Xbox One. Ja, das PR-Desaster war wohl dafür verantwortlich am Anfang. Auch da spielt Privatsphäre wieder eine Rolle. Ja. Sony hat da gleich wieder die richtigen Knöpfe gedrückt, ja, und hat sofort reagiert und das hat sich offenbar gelohnt. Das war jetzt auch nicht ausschlaggebend. Nichts ist ausschlaggebend allein gesehen. Ja, aber alles zusammen ist es natürlich ein ganz schön harter Schlag für Microsoft. Ja, die Zeiten, wo Microsoft hingehen kann und sagen, ja, wir sind Microsoft, ja, und ihr müsst jetzt alle machen, was wir sagen. Die scheinen jetzt endgültig vorbei zu sein. Das macht nämlich jetzt Apple. Sehr zu meinem Leidwesen. Ja, dann Comeback für Puppen. Leute, das ist jetzt kein Witz, ja, kein Witz. Comeback für Puppen. Diese Puppe Mirai oder Mirai Kusenaga, glaube ich, heißt die, ja? Nee, nein, Moment mal, der Name ist irgendwie Suenaga, genau. Mirai Suenaga. Ja, die sprengt tatsächlich alle Erwartungen, ja, und Leute, bei Erwachsenen. Ja, wir reden jetzt nicht von Kinderpuppen, ja, sondern wir reden von Puppen für Erwachsene, ja. Die kommen und wie die kommen. Hier auf der AX 2014 war der Danny Cho, der eben den Charakter Mirai und auch diese Puppen sozusagen erfunden hat, mit der Smart Doll jetzt dort vertreten. Und die Smart Doll ist nämlich ein, ja, sagen wir mal vom Aufbau her ganz, ganz neu. Also zunächst mal ist hier der Kult ganz klar, dass der Anime-Manga-Style, der Puppe zugrunde liegt, auch die Anime-Manga-Charaktere ja, Kurz-Comics und Icons und so weiter, die es auf der Seite gibt, ja, ganz klar. Und diese Smart Doll, ja, die ist noch nicht mal so skurril, wie man das jetzt eigentlich denkt, ja, wenn man das so hört. Und die Besonderheit ist, dass diese Puppe wirklich wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Das heißt, sie hat ein Skelett, dann darüber ein Aufbau und darüber dann sozusagen die Haut, ja, also sozusagen wie das Muskelgewebe, dann die Haut, ja, etc. Und damit wird eben hier eine ganz andere Art, sage ich mal, von Puppe, da traut man sich eigentlich kaum noch Puppe zu sagen dazu. Deswegen nennt der Danny Cho diese auch Smart Doll. Smart Doll. Und da gibt es zwei Versionen. Einmal die Manual Smart Doll. Ja, die sind gar nicht mal so klein, diese Smart Dolls. Ja. Also diese manuelle Variante, die kann man wirklich, die muss man dann eben so bewegen, ja. Also manuell tatsächlich mit diesem Exoskelett, was aber eben komplett anders ist, wie das bisher möglich war, ja, durch diese Konstruktion. Und dann wird es im Dezember jetzt noch eine Roboterversion geben davon, tatsächlich, die sich automatisch bewegt und die dann auch tatsächlich eine nützliche Komponente hat, nämlich diese Puppe, diese Smart Doll, die erinnert einen dann zum Beispiel auch an Events, beziehungsweise gibt's laut, wenn eine Twitter-Nachricht reinkommt oder ähnliches, wenn man eine E-Mail bekommt, ja. Und das erinnert mich wirklich an eine, ja, sagen wir mal, Fantasievorstellung aus einem Anime, ja, und Manga, aus Chobits nämlich, die kleine Sumomo, die immer bei einem auf der Schulter sitzt, ja, und die einem dann immer informiert, wenn was Wichtiges anliegt oder wenn man eine Nachricht bekommt, ja, und liest einem die Nachricht auf Wunsch auch vor und so. Und wer weiß, das hier ist vielleicht der Anfang von diesen sogenannten, wie die da in dem Anime genannt werden, Persocoms. Ja, die persönlichen Assistenten, ja, die dann eben nicht nur als auf dem Handy existieren, sondern tatsächlich in der realen Welt als mechanisches Wesen sozusagen da sind. Sicherlich, das wird noch ein paar Jährchen brauchen, ja, aber die Smart Doll, zumindest die Roboter-Variante, die hatte dann wirklich noch einen Nutzen. Ja, und deswegen finde ich das auch sehr, sehr interessant. Leider wird sich allerdings der große Boom, ja, bestimmt nicht jetzt direkt hier von dieser Smart Doll oder durch die Smart Doll entwickelt, sondern höchstens ausgehend von der Idee der Smart Doll. Weil die Smart Doll kostet leider selbst in der manuellen Variante, ja, sage und schreibe 430 €. Genau. Für eine bewegliche Puppe, aber nicht die Roboter-Variante. Ich schätze mal, die Roboter-Variante, da gibt es noch keinen Preis, aber ich schätze mal, dass die Roboter-Variante sicherlich so zwischen 550 und 600 € kosten wird, denke ich. Und da könnt ihr natürlich gleich sehen, ohne dass ich hier weiter das ausführe, dass das natürlich nicht der Weg ist für irgendeine Art von Massenmarkt. Ja, egal, wie man da jetzt so steht, ja, puppenmäßig. Aber ich denke, da wird sicherlich erst noch da wird erst noch sicherlich viel, viel runtergehen vom Preis her. Aber die Richtung ist gelegt, und was diese Mirai-Puppe, auch das Vorgängermodell, das wesentlich günstiger ist, also die 0815 Actionfigur-Ausstattung, was die schon in Japan für einen Stellenwert hat, ist schon beachtlich. Ja. Und auch bei uns, man glaubt es kaum, findet man jetzt langsam, also sicher auf Anime-Messen, immer mehr von dieser Art von Puppen, ja, und das wird sich da noch weit, weit steigern, und dann kommt es eben darauf an, ob rechtzeitig der Preis dann so günstig ist, dass jeder sich seinen kleinen, naja, sagen wir mal, Persocom 0.5, ja, sich leisten kann für, was weiß ich, also unter 100 €, ja, 99 €. Ja, dafür so ein kleines Teil hier so eine kleine Puppe auf dem Tisch zu sitzen zu haben oder stehen zu haben oder so, ja, die sich dann auch bewegt, und hier, was weiß ich, wenn eine Nachricht reinkommt, hier zuwinkt, ja, und sagt, Huhu, Rio, du hast eine Nachricht, ja, das würde ich ausgeben dafür. Aber ja, Preis ist halt so eine Sache. Ja, dann noch kurze Sache von Sony. Sony entzieht den Videotheken offenbar jetzt das Verleihrecht von PS4-Spielen. Das wäre äußerst ärgerlich. Es ist noch nicht 100% gesichert, ob das tatsächlich so der Fall ist. Angeblich hat da Sony jetzt diese Lizenz entzogen. Das darf Sony. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich für die Leute, die darauf spekuliert haben, dass sie sich solche teuren Spiele auch mal ausleihen können, weil sie vielleicht so ein Spiel eben ja nicht lang spielen. Ist bei mir auch so. Also ich habe jetzt letztens wieder ein Spiel durchgezockt, ja, das habe ich gerade mal 3 Tage gespielt. Ja, war ich durch. So, jetzt landet es im Regal und verstaubt. Ja. Und nicht jedes Spiel ist halt so bei mir wie GTA 5, wo ich dann alle paar Wochen mal wieder rangehe und wieder weiterzock. Oder einfach nur rumfahre, in der Stadt. Ist halt nicht jedes Spiel so. Und deswegen war es eigentlich ganz gut, dass man mal sowas hatte, wo man einfach sich das ausleihen konnte. Das könnte jetzt unter Umständen nicht mehr so sein. Giga Games hat die Nachricht hier gebracht. Ich bleibe auf jeden Fall dran und sag euch dann mal Bescheid. Tja, Microsoft hatte mal, Sony hatte mal gesagt, ja, und natürlich auch der Kampf der Firmen, und ja, Microsoft und Sony, das war auch Bestandteil eines großen Kampfes, ja, von oder bei South Park. Ja, ganz genau. Und da habe ich natürlich wieder einen Link zu einem Ausschnitt aus einem South Park-Video, wie sie so richtig Bill Gates und der Chef von Sony mal so richtig in die Haare gingen. Mal mehr verrate ich natürlich nicht. Ansehen ist das Einzige, was man beim Video machen kann. Drüber reden ist nix. Damit sind wir am Ende der Rios Wochensicht. Jawohl. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritik habt, nur her damit, freue ich mich immer. Google plus Rios Wochensicht eingeben. Und da findet ihr die entsprechende dann den entsprechenden Eintrag, die Seite. Oder ihr könnt mal auf Twitter eine Information schreiben, ja, einen Tweet, ja, keine DMs, nehme ich dort nicht an. Twitter @Rio, ganz einfach, R-Y-O. Oder eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com. Dort findet ihr auch einen GDG-Key, den ihr nehmen könnt, um mir auch eine verschlüsselte Nachricht zu schicken. Auf jeden Fall empfohlen, ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.